kann wohl ein Mensch zu Gott in Himmel steigen? Er glaube, kann den Schöpfer zu ihm neigen. Er ist oft ein zu schwaches Band. Des Fleisches Schwachheit wollte weichen. Des höchsten Kraft wird mächtig in den Schwachen. Die Welt wird sie verlachen. Wir Gottes Wut besitzt, verachtet solchen Spott. Was wird ihr außer diesen fehlen? Ihr einziger Wunsch, ihr alles ist in Gott. Gott ist unsichtbar und entfernet. Wo uns, was unser Glaube lernet, im Glauben.